Der Abschied von St. Louis fiel mir nicht schwer, obwohl ich es dort in der deutschen Familie sehr gut gehabt hatte. Nur von meinem alten Freund, dem Büchsenmacher Henry, trennte ich mich schwer. Er hatte wie ein Vater an mir gehandelt. Und mit Tränen in den Augen nahm er mir das Versprechen ab, zu ihm zurückzukehren, wenn ich meine Arbeit beendet haben würde. Die Bahnlinie, an deren Vermessung ich mitarbeiten sollte, war von St. Louis aus in Richtung zur Pazifikküste geplant. Sie sollte also durch das Indian Territory, Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien gehen. Diese weiten Strecken konnten nur in einzelnen Abteilungen erforscht und ausgemessen werden. Die Abteilung, die mir und noch drei anderen Landmessern unter einem Ingenieur zugeteilt war, lag zwischen dem Quellgebiet des Red River und dem Canadian. 3 Monate waren wir nun bereits an der Arbeit. Es war inzwischen September geworden. Die anderen Abteilungen waren bis auf eine schon nach Hause zurückgekehrt. Nur meine Gruppe hatte ihre Aufgabe noch nicht gelöst. Daran war in erster Linie das schwierige Gelände schuld, das gerade in unserer Abteilung die Arbeit sauer machte. Aber es lag auch an den Leuten, die hier zusammengekommen waren. Der Ingenieur Bancroft war noch einigermaßen in Ordnung, wenn er nicht betrunken war. Leider war er das meistens. Die anderen waren echte Yankees, die Geld verdienen wollten, möglichst viel Geld. Dabei war es ihnen ziemlich gleichgültig, ob sie ihre Aufgabe gewissenhaft erfüllten. Mit ihren Kenntnissen war es sowieso nicht weit her. Mich betrachteten sie als Greenhorn, weil ich für mein gutes Geld auch gute Arbeit leisten wollte. Vor allem war da ein Raufbold namens Rattler, der mir gar nicht grün war. Ich ihm auch nicht, wie ich euch versichern kann. 3 lange Monate habe ich mich bemüht, die Kränkungen von Seiten der rauen Burschen zu ertragen, weil ich keine Schlägerei im Lager wollte. Dass man mich deswegen vielleicht für einen Feigling hielt, musste ich in Kauf nehmen. Es würde sich schon einmal eine günstige Gelegenheit ergeben, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Aber ohne Sam Hawkins und seine beiden Gefährten Dick Stone und Will Parker wäre das Leben im Lager nicht auszuhalten gewesen. Bei Sam Hawkins ging ich nebenbei in eine gute Schule. Er brachte mir vieles bei, was ich als Westmann wissen musste und was in keinem Lehrbuch zu finden ist. Übrigens hielten wir diese Übungen geheim. Wir entfernten uns dazu immer so weit von den anderen, dass sie uns nicht beobachten konnten. Sam wollte es so. Geschieht euch zuliebe, Sir. Müsste mich ja für euch schämen, wenn diese Kerls sehen könnten, wie ungeschickt ihr euch anstellt. Na, ich wusste ja, dass er nur Spaß machte. Aber die ganze Gesellschaft traute mir natürlich nichts zu, was Waffenführung, Lasso werfen und körperliche Geschicklichkeit anging. Das störte mich aber nicht weiter. Eines Tages waren wir mit unserer Arbeit so weit, dass wir dem Leiter der nächstgelegenen Arbeitsstelle, einem Mr. White, Nachricht geben wollten, in spätestens 8 Tagen den Anschluss an seinen Abschnitt vollziehen zu können. Unser Boss, Mr. Bancroft, wollte eigentlich zu Mr. White hinüberreiten, aber den Abend zuvor hatte er mit seinen Freunden zu tief in die Flasche geguckt. Keiner von der Gesellschaft war fähig, einen Gaul zu besteigen. Da kam Mr. White selbst zu uns herüber.